Als deine Schwester hinging und sagte, soll ich euch auf jemanden hinweisen, der ihn betreuen würde? So gaben wir dich deiner Mutter wieder, damit sie frohen Mutes und nicht traurig sei. Und du tötetest eine Seele, und da erretteten wir dich aus dem Kummer, und wir unterzogen dich einer harten Prüfung. So verweiltest du jahrelang unter den Leuten von Madian. Hierauf kamst du zu einer vorausbestimmten Zeit, O Musa.